Morning. Guten Morgen. Hope will not disappoint you. Hoffnung wird dich nicht enttäuschen. Isn't that incredible? Ist das nicht unglaublich? The Bible says that hope does not disappoint us. Die Bibel sagt, dass Hoffnung uns nicht enttäuscht. Listen. Hör zu. I have been disappointed hundreds of times because I was hoping for something to happen that never happened. Hör zu, ich war schon 100-mal enttäuscht, weil ich auf etwas hoffte, das nie passierte. So how can the Bible say hope will not disappoint us when yet hope always disappoints us? So, wie kann die Bibel sagen, dass Hoffnung uns nie enttäuscht, wenn doch Hoffnung uns immer enttäuscht? It's because we have defined hope like Webster defines it and not like the Bible defines it. Es ist, weil wir Hoffnung so definiert haben, wie es Webster tut und nicht, wie es die Bibel definiert. You know, I was hoping that Austria would win the Euro 2021. Weißt du, ich hoffte, dass Österreich die Euro 2021 gewinnen würde. I was hoping for so many things in my life and they never happened. Ich hoffte für so vieles in meinem Leben, aber nichts davon passierte. I was hoping that by now I would already be a grandfather. Ich hoffte, dass ich zu dieser Zeit bereits ein Großvater sein würde. So many things we always hope and they don't happen. Auf so viele Dinge hoffen wir immer und sie geschehen nicht. So we are disappointed. So sind wir enttäuscht. But look what the Bible says. Schau, was die Bibel sagt. In Romans chapter 15, verse 3. In Römer Kapitel 15, Vers 13. May the God of hope fill you with all joy and peace in believing that you may abound in hope and by the power of the Holy Spirit. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. God is the God of hope and he wants you to be filled with hope. Gott ist ein Gott der Hoffnung und er will, dass du gefüllt bist mit Hoffnung. So the biblical hope is something secure, it's something exciting, it's something powerful. Die biblische Hoffnung ist etwas Sicheres, etwas Aufregendes, voller Kraft. Look what Jeremiah 29 verse 11 says. Schau, was Jeremia 29 Vers 11 sagt. For many, many years, this was a verse that was very important and strong in Debbie's life. Für viele, viele Jahre war das ein Wort, das in Debbies Leben sehr wichtig und mächtig war. For I know the thoughts that I think towards you, says the Lord. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Thoughts of peace and not evil. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil. To give you a future and a hope. Um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. You know, Romans chapter 5 also says that hope will not disappoint us. Weißt du, Römer Kapitel 5 sagt auch, dass Hoffnung uns nicht enttäuschen wird. But worldly hope will always disappoint you, but biblical hope will never disappoint. Aber weltliche Hoffnung wird dich immer enttäuschen, biblische Hoffnung wird dich nie enttäuschen. Why? Warum? Because the hope of the Bible is rooted in Christ's finished work and not in what you want to happen. Weil die Hoffnung der Bibel im vollbrachten Werk am Kreuz verwurzelt ist und nicht in dem, was du dir wünschst, da was passieren soll. The hope that we as Christians have is not something that we would like to happen and we think it could happen. Die Hoffnung, die wir Christen haben, ist nicht etwas, was wir wünschen, dass es passiert und von dem wir denken, dass es passieren könnte. But like I said earlier, most Christians act like the biblical hope is just like the hope of Webster. Aber wie ich schon erwähnte, handeln die meisten Christen so, als ob die biblische Hoffnung die Hoffnung von Webster ist und nicht, wie die biblische Definition ist. I think it would happen. Ich denke, es würde passieren. If you would not think that you're going to heaven, but be absolutely sure that you go heaven, you would be just like the Apostle Paul. Wenn du nicht denken würdest, dass du in den Himmel gehst, sondern absolut sicher wärst, dass du in den Himmel gehst, wärst du wieder Apostel Paulus. Look at Philippians 1, verse 21, which is my favorite Bible verse in all of the Bible. Schau dir Philipper 1, 21 an, mein Lieblingsvers in der ganzen Bibel. For me to live is Christ. For me to die is gain. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. That's the hope. Das ist die Hoffnung. In that context, here is what Paul said. Im Kontext sagt Paulus Folgendes. He said, I'm torn. Ich bin hin und her gerissen. You know, he was torn in two sides. Er war auf zwei Seiten hin und her zerrissen. Which two sides? Welche beiden Seiten? He said, I don't know what's better for me to leave this earth and go and be with Christ or for me to stay here and just serve. Er sagte, ich weiß nicht, was für mich besser ist, die Welt zu verlassen, um mit Christus zu sein oder hier zu bleiben und euch zu dienen. He said, I don't know what to choose. Ich weiß nicht, was ich wählen soll. He said, for you guys, it's better to stay here, so I stay here. Er sagte, für euch Leute ist es besser, wenn ich hier bleibe. The reason why Paul rather stayed on earth to continue his ministry and not finish this life on earth was selfless love. Der Grund, warum Paulus eher auf der Erde blieb und seinen Dienst weitermachte und nicht sein Leben auf der Erde beendete, war selbstlose Liebe. Selfless. Selbstlose Liebe. Most people who I know want to stay here and not rather die today are not out of selfless love but selfishness. Die meisten Menschen, die ich kenne, die hier bleiben wollen, als eher zu sterben, wollen dies nicht aus selbstloser Liebe, sondern aus Selbstbezogenheit. Get a little bit more pleasure out of this life on earth. Hier auf Erden noch ein bisschen mehr Vergnügen sammeln. Paul was not that. Paulus war nicht so. Because Paul knew that our hope is a true eternal hope that is 100% secure. Denn Paulus wusste, dass unsere Hoffnung eine wahre ewige Hoffnung ist, die 100% sicher ist. Oh, how my heart longs to see the world filled with true Christians. Wie sehnt sich doch mein Herz danach zu sehen, wie die Welt gefüllt ist mit wahren Christen. Who spread this hope to the world. Die diese Hoffnung auf diese Welt ausbreiten. You know, just think. Weißt du, überlege mal. Now, I hope that this thought is not too abstract to you. Ich hoffe, dass dies nicht zu abstrakt ist für dich. But right in the middle, we are in all of this COVID mess. Wir sind mitten in diesem COVID-Durcheinander. And I understand that a lot of people have died. Ich verstehe, dass viele Menschen gestorben sind. But what I cannot understand. Was ich nicht verstehen kann. Why the Christians are so upset about this? Warum sind die Christen darüber so bestürzt? I have had so many Christian brothers and sisters, and they've died by COVID. Ich hatte so viele christliche Brüder und Schwestern. Sie sind an Covid gestorben. Here is what we should have said. Folgendes hätten wir sagen sollen. Man, I have 5 brothers that have been so lucky that they could go and I still have to be here. Oh Mann, ich habe 5 Brüder, die solches Glück hatten, dass sie gehen konnten, während ich immer noch hier bin. Think. Überlege. Why don't we live by hope of our eternal future? Warum leben wir nicht durch unsere Hoffnung unserer ewigen Zukunft? It's nothing uncertain. Nichts ist ungewiss. We can never be disappointed. Wir können nie enttäuscht sein. Because we have a secure hope. Denn wir haben eine sichere Hoffnung. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.